Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Das vergangene Mal hatten wir viel Spaß beim Straßenimbiss. Richtig. Wiederholen wir doch gleich noch einmal die wichtigsten Sätze der letzten Unterhaltung. Gut. Erinnerst du dich noch, wie man auf Chinesisch "esst ihr gerne scharf" heißt? Ja, man sagt 你们喜欢吃辣的吗? 你们喜欢吃辣的吗? Der nächste Satz: 我喜欢吃羊肉串. Ich esse gerne gegrilltes Hammelfleisch am Spieß. 我喜欢吃羊肉串. Und kann man auf Chinesisch danach fragen, was da drin ist? Ach, das ist einfach. Man kann sagen, 这里面是什么? 这里面是什么? Der letzte Satz: 我们去买点饮料吧. Lass uns etwas zum Trinken kaufen. 我们去买点饮料吧. Und hier noch einmal die komplette Unterhaltung der letzten Lektion. 你们喜欢吃辣的吗? 喜欢! 你想吃什么? 我喜欢吃羊肉串。 这里面是什么? 我也不知道。 我们去买点饮料吧。 你喜欢红茶还是绿茶呢? 红茶。 So viel zur Wiederholung. Als nächstes kommt unsere heutige Lektion. 我很高兴认识你的家人。这是我的拿手菜。你多吃点儿。下次请你们到我家做客。Nachdem ich nun schon so lange hier lebe, verstehe ich natürlich die chinesische Gastfreundschaft. Ich besuche gerne Freunde von mir und ihren Familien. Trotzdem weiß ich noch nicht, wie man "Ich freue mich sehr, deine Familie kennenzulernen" auf Chinesisch sagt. Kein Problem, ich helfe dir. Man kann sagen, 我很高兴认识你的家人. 我很高兴认识你的家人. 很高兴, sehr glücklich. 很高兴. 认识, kennenlernen. 认识. 家人, Familienmitglieder. 家人. 我很高兴认识你的家人. 我很高兴认识你的家人. Ich freue mich sehr, deine Familie kennenzulernen. Und hier kommt schon unser erster Clip. 欢迎你来做客. 我很高兴认识你的家人. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, lautet Li Shang Wang Lai. Das bedeutet, man soll einen Menschen so behandeln, wie man von ihm behandelt wird. Ich zum Beispiel lade auch gerne Freunde zu mir nach Hause ein und habe dabei sogar gelernt, einige chinesische Gerichte zu kochen. Das ist ja großartig. Gratuliere. Danke. Kannst du mir daher bitte folgenden Satz auf Chinesisch sagen? Dieses Gericht ist meine Spezialität. Du kannst sagen, 这是我的拿手菜. 这是我的拿手菜. 这, das, dieses. 这. 菜, Gericht, Speise. 菜. 拿手菜, Spezialität. 拿手菜. 这是我的拿手菜. 这是我的拿手菜. Dieses Gericht ist meine Spezialität. Hier kommt der zweite Dialog. 这是我的拿手菜, 你尝尝. Oh, 不错, 挺好吃的. Hast du gehört, was der Gastgeber gesagt hat? 你尝尝. Ich kann mir vorstellen, dass er seinen Gästen noch etwas Essen gereicht hat. Dies ist in China üblich und zeigt die Gastfreundschaft gegenüber seinen Gästen. Richtig. Oft sagt man dabei auch, ni duo chi dian. Ni duo chi dian. Duo, mehr. Duo. Chi, essen. Chi. Dian, das ist kurz für yi dian, also ein wenig. Dian. Ni duo chi dian. Ni duo chi dian. Ist doch noch etwas. Ni duo chi dian. Was kann man auf Chinesisch noch sagen, wenn man sich nach dem Essen von seinen Freunden verabschieden will? Man kann sagen, 下次请你们到我家做客. 下次请你们到我家做客. 下次, nächstes Mal. 下次. 请 heißt hier. Einladen. 请. Dao. Kommen. Dao. 我家. My house. 我家. 做客. Zu Gast sein. 做客. 下次请你们到我家做客. 下次请你们到我家做客. Nächstes Mal seid ihr bei mir zu Hause eingeladen. 下次请你们到我家做客。有时间一定去。 Nun, nach einigen Wiederholungen hören wir uns die komplette Unterhaltung an. Gut. Zuerst, 我很高兴认识你的家人。我很高兴认识你的家人。很高兴。 Sehr glücklich. 很高兴. 认识. Kennenlernen. 认识. 这是我的拿手菜. Dieses Gericht ist meine Spezialität. 这是我的拿手菜. 拿手菜. Spezialität. 拿手菜. 你多吃点儿. 你多吃点. Ist doch noch etwas. Wenn man jemanden zu sich nach Hause einladen möchte, kann man sagen, 下次请你们到我家做客. 下次请你们到我家做客. 下次, nächstes Mal. 下次. 做客, zu Gast sein. 做客. Und nun die komplette Unterhaltung der heutigen Lektion. 欢迎你来做客. 我很高兴认识你的家人. 这是我的拿手菜, 你尝尝. 哦, 不错, 挺好吃的. 你多吃点. 我吃饱了. 下次, 请你们到我家做客. 有时间一定去. So viel zu unserer heutigen Lektion. Weiter geht es mit den Hinweisen zur chinesischen Kultur. Das Frühlingsfest, gleichzeitig das Neujahrsfest nach dem Mondkalender, ist das bedeutendste Fest in China. Das Neujahr ist ein Fest der Einigkeit und es ist sehr wichtig, dass zu dieser Zeit die Familie zusammenkommt. Die Menschen verschönern gerne in Vorfreude auf das Neujahrsfest ihr Heim. Da wird geputzt, geschrubbt, gestrichen und repariert. Ganz nach dem Motto, raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen. Besondere Reime Chunlian und Neujahrsgrüße, geschrieben auf rotem Papier, werden an der Tür und in den Fenstern angebracht. Darauf wünscht man sich meist Glück und Segen. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion sind, wie immer haben wir noch ein Quiz für Sie. Wie sagt man auf Chinesisch, dieses Gericht ist meine Spezialität? Wenn Sie die Antwort wissen, schreiben Sie uns eine E-Mail an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.